Es tönt Herein, von holder Stimme Gemenge, nur laut und hell, schon nach so schnell, wie wächst der Schwall, wie Glocken hat, erfuß des Jubels Gedränge, denn Erfolg, wie weit, antwortet ihr dem Ruf, in der Neu im Leben schuf. Oh, so stark und voll. Mir löst es weich die Glieder, will, dass ich was sagen soll. Was gilt's, was ich dir sagen kann? Bin gar ein arm, einfältig Mann. Soll mir die Arbeit nicht schmecken, gäb's Freund lieber mich frei, tät besser das Leder zu strecken und ließ alle Poeterei. Halt nicht gehen. Ich fühl's und kann's nicht verstehen, kann's nicht behalten, doch auch nicht vergessen. Und fass ich es ganz, kann ich's nicht messen, doch wie wollt ich auch messen, was unermesslich mir schien. Kein Regel wollte da passen, und war doch kein Fehler. Mai. Wer ihn hört und wandelt hört, singe dem Vogel nach, dem Brechte spott und schwach. Dem Vogel, der heut sang, dem war der Schnabel hold gewachsen. Ach, hier den Meistermann, am Morgen fiel er doch an Sachsen. Thank you. weiß ich das? Sie wisst ihr dann, dass ich brauch? Hey, was heißt die Stadt? Ja, heißt es die Stadt? Freund, sag's gut, aber wer dann hat? Ich dachte, ihr wisst mehr. Was sollt ich wissen? Ei, seht doch, werd ich's ihm sagen müssen. Ich bin doch recht dumm. Das sag ich nicht. Dann werd ihr wohl klug. Das weiß ich nicht. Ihr wisst nichts. Ihr wird nichts. Ei, Freund, sag's. Jetzt merk ich wahrlich, Pech ist kein Wachs. Ich hätt euch für feiner gehalten. Kind, Neid, Wachs und Pech bekannt wir sind. Wachs strich ich die feinen Fäden, damit ich dir die Zieren schuge fast. Heut lass ich dich wohl mit dichteren Räten, da gilt's mit Pech für den Verbrennast. Wer ist denn dir wohl was recht? Das mein ich, ein Meister stolz auf freies Fuß. Denk morgen zu siegen, ganz allein ich, Herr Beckmesser, schulisch richten muss. Und ich vertüchte ich dich dazu, das Leben gibt und lass mir ruhen. Er hofft dich sicher zu ersingen. Wieso denn nicht? Ein Junggesell, es gibt Ehren wenig dort zur Stell. Uns einem Witwer nicht gelingen. Mein Kind, der wird zu alt für dich. Hey, was zu alt? Er gilt der Kunst, wer sie versteht, der werb um mich. Liebchen, mach dir Bauern Gunst. Ich, ihr seid hier, macht mir Flau. Gesteht nur, dass ihr Wandel war. Gott weiß, wer euch jetzt im Herzen hat hausen. Glaubt ich mich doch drin so manches Jahr. Wohl da ich dich gern auf den Armen trug. Ich seh zwar nur, weil ihr kinderlos. Hab einst ein Weib und Kinder genug. Ja, das hast du dir schöner nach. Ich glaub, der Meister mich gar verlacht. Am Ende auch ließ er sich gar gefallen. Das Gute der Musik weg vor allen. Der Berg ist morgen, ich erzähl. Er soll's ihm wehren, wenn's ihm gelingt. Ihm büßt allein dein Vater Rat. Wo so ein Böse den Kampf nun hat, geh ich zu euch wohl, fänd ich zu Hause. Ach ja, hast recht, es ist im Kopf mir kraus. Hab heut manch Sorg und Wirr erlebt, da mag's dann sein, dass was drin klebt. Wohl in der Singschul, es war heut geruht. Ja, Kind, eine Freiung machte mir Not. Ja, Sachs, das hättet ihr gleich sollen sagen. Quält euch dann nicht mit unnützen Fragen. Nun sagt, wer war's, der Freiung begehrt? Ein junger Kind, gar unbelehrt. Ein Ritter, mein sagt. Und wart ihr gefreit? Nichts da, mein Kind, es gab dafür Streit. Doch, singe die. Sah mir so schlecht, so vieler voll, dass nichts mehr zum Meister ihm helfen soll. Ein Kind für den ist alles verloren, und Meister wird er in keinem Land, denn wir als Meister geboren. Er hat unter Meister durch die Welt sich raufen, was der lernt mit Not und Mühe. Allein das Wurz in roter Schraufen, hier rennt er uns nichts über den Haufen, sein Glück ihm anderswo erblüht. Oh!